WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Woche. Wir haben jetzt diese Woche noch Sendung und nächste Woche Sendung und dann gehen wir 2 Wochen in die Osterpause. Das schon mal so als Info für euch. Ja, freie Themennacht, wie immer montags heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt bitte unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Nancy. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du bist 33 Jahre alt. Genau. Sehr gut. So, liebe Nancy, über was reden wir? Ja, es geht eigentlich um meine derzeitige Situation, ja, dass ich mich halt mehr ziemlich allein gelassen fühle. Also ich bin jetzt seit insgesamt 8 Jahren in Hannover, ursprünglich aus Berlin. Und ja, habe mich dann nach 2 Jahren, als ich dann hier war, von meinem Mann getrennt, war dann mit meinen 2 Kindern alleine. Und ja, dazu kam dann meine Nierenkrankheit, also die ich schon lange habe, seit ich klein bin. Und ja, ich hatte halt vor 1,5 Jahren dann wirklich Nierenversagen. Und seitdem, ja, mache ich halt die Dialyse, allerdings zu Hause, weil ich mich halt dafür entschieden habe, weiter arbeiten zu gehen und mich um meine Kinder zu kümmern. Wie alt sind die Kinder jetzt? Der Kleine ist 6 und meine Tochter ist 14. Ah ja, gut, das heißt viel Arbeit und viel kümmern. Ja, es ist richtig, es muss viel kümmern, dann dazu halt, wie gesagt, die Dialyse, was ja auch anstrengend ist und Kraft kostet, dann zusätzlich die Arbeit. Und was, ja, was arbeitest du? Ich bin Erzieherin und ja, habe halt in der Schule gearbeitet, als Schulassistentin, habe mit autistischen Kindern gearbeitet. Und ja, irgendwie, ich habe so im Moment das Gefühl, mir rennt das Pech so ein bisschen hinterher. Und ich habe gerade das Gefühl, wie schafft sie das alles? Sie ist schwer krank, sie ist alleinerziehend, sie hat 2 Kinder, sie geht da noch, sie ist auch noch Erzieherin. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du denn? Also ja, im Moment hängt das ja wie ziemlich in der Luft, aber ich habe halt immer so 35 Stunden ungefähr gearbeitet. Und ja. So, aber im Moment halt, geht es dir nicht so gut. Ja, also weil es irgendwie, ich habe das Gefühl, es wächst mir alles so ein bisschen über den Kopf. Einfach auch privat, Stress mit dem Ex-Mann, der... Immer noch? Ja, ja, immer noch. Das ist ganz fürchterlich. Gibt es denn auch eine neue Beziehung schon? Nee, also das nicht. Es ging, geht halt, oder es ging leider in Richtung Affäre, was mich eigentlich ja so ein bisschen traurig gemacht hat, aber ich im Moment... ja, mich einfach noch nicht entscheiden kann, ob ich das so weiterführe oder ja, ob ich das einfach sein lassen soll. Also es ist auch da frage ich mich gerade, wie hast du noch Zeit für eine Affäre oder wie kannst du überhaupt noch jemanden kennenlernen und das auch noch in dein Leben einbauen? Ja, ich finde es auch in Hannover sehr schwierig. Also ich hatte immer das Gefühl, so in Berlin, gut, da bin ich aufgewachsen, da hatte ich sowieso meine Familie, meine Freunde, mein soziales Umfeld. Ist dann total weggebrochen. Man musste komplett hier von vorne anfangen. Und es ist gar nicht so einfach. Ja, was, und, ist denn, was ist denn das Problem mit dem Ex? Ja, der, ich glaube, da ist noch viel gekränkter Männerstolz bei, also, weil ich mich getrennt hatte. Und, schon einige Jahre vergangen, seitdem ihr euch getrennt habt. Kümmert er sich denn ordentlich um die Kinder zumindest? Ja, das schon. Also er ist der Vater von dem Kleinen. Problem ist halt nur, dass ja, es ist wirklich ein ganz extremer Kleinkrieg geworden und ich weiß halt auch, dass er ihn gerne hätte und es hört sich halt immer so an, dass wenn ich mal sage, mir geht's heute nicht so gut und kannst du ihn nehmen? Es war zeitweise, war es wirklich mal öfter, gerade kurz bevor es mit der Dialyse losging, da habe ich halt gemerkt, es geht mir schlechter und ich wusste zwar nicht warum, aber ich habe es halt ganz deutlich gemerkt. Und dann wird es einem natürlich auch zum Vorwurf gemacht. Ja, du hast ihn doch sowieso nur abgeschoben. Und ja, in dem Moment geht man dann natürlich einen ganz großen Schritt zurück und sagt, komm, ich schaffe das ganz alleine. Mhm. Und natürlich bist du aber immer der Erste, den ich frage, wenn irgendwas ist. Mhm. Und das habe ich halt ja komplett zurückgeschraubt. Und das macht natürlich auch Ärger, dass er jetzt sagt, du entziehst ihn mir. Was ich natürlich gar nicht, also das mache ich in dem Sinne nicht, sondern wir haben eine klare Regelung dann getroffen, die ihm halt nicht so ganz passt. Also wir mussten das dann wirklich über Gericht klären. Es ging nicht mehr anders. Ja. Woher holst du dir denn in all diesen, bei den vielen Baustellen, die dich umgeben, woher holst du deine Kraft, dir Kraft? Ja, frage ich mich auch manchmal. Und, du, also es ist, und dir ist klar, dass du auf sehr dünnem Eis gehst. Ja. So ein Gefühl habe ich, dass du, dass es vielleicht gar nicht mehr weit hin ist, dass irgendwas passiert, dass du es gar nicht mehr schaffst. Wie stark ist eigentlich diese Nierenerkrankung? Gibt es da eine Hoffnung, dass sich das wieder regeneriert? Nein, in dem Sinne nicht. Die Nieren sind, also die arbeiten jetzt, ich glaube, nach 10% oder 15%. Mhm. Und ich habe halt die Möglichkeit, mich transplantieren zu lassen. Meine Mutter oder beziehungsweise meine Oma würde für mich spenden. Mhm. Also ich bin dort aufgewachsen. Mhm. Wo ich einfach in dem Konflikt auch bin, dass ich sage, natürlich nehme ich das an, weil ich würde das Gleiche für meine Kinder auch tun. Mhm, ja. Und ich würde keine Ablehnung akzeptieren, definitiv nicht. Und so geht es ihr natürlich auch. Ja, aber? Aber es ist eine Generation dazwischen, weil es ja meine leibliche Oma ist. Und das bedeutet, sie ist schon weit über 70 und ich mache mir da ganz, ganz große Sorgen. Ach so, dass es ihr nicht gut geht und dass sie vielleicht diese Operation gar nicht so gut verkraftet. Das kann ich verstehen. Genau. Da sie schon ein älterer Mensch ist. Ja. Mensch, Nancy, aber da muss man aber jetzt was überlegen und wir sind ja gerne behilflich dabei, dass du irgendwo mehr einen Ruhepol kriegst. Sonst brichst du zusammen. Wenn man das jetzt sich jetzt auch noch vor Augen hält, dass du so nierenkrank bist, dass du sogar transplantiert werden musst. Und diese ganzen Sachen, die du gerade erzählt hast, das sind ja schon bald übermenschliche Kräfte, die du da aktivieren musst, um das Ganze hinzukriegen. Und deinen Kindern auch noch gerecht zu werden. Ja, ich glaube, ich schiebe das halt immer so ein bisschen von mir weg. Ja, aber ich kann es auch nicht gut zeigen. Ja, das solltest du nicht tun, weil du läufst wirklich Gefahr, dass danach dann alles zusammenbricht, wenn du zusammenbrichst. Irgendwas muss geschehen. Meine Psychologin, die Anna, hat zugehört. Die wird jetzt mal so alles durchgehen im Kopf, was sie dir vielleicht auch in Hannover, wir sind ja gut ausgestattet hier mit allen Dingen, was sie dir da empfehlen könnte, wo du hingehen könntest, was du machen könntest und so weiter. Irgendwas, also ich sag dir, von meinem normalen, gesunden Menschenverstand aus her gesehen, musst du was machen. Sonst bist du bald alle. Und du hast zwei Kinder und bist noch jung. Du wirst ja noch viele Sachen erleben in deinem Leben. Ja, das schon. Nancy, pass auf. Du legst bitte auf und die Anna ruft dich an. Und dann habt ihr in Ruhe Zeit, das mal zu bekakeln, was man da machen könnte. Ja. Aber mach irgendwas. Ja? Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Von ganzem Herzen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist Stefan. Stefan ist 33. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Domian. Auch 33. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin erst am Wochenende aus dem Knast gekommen. Ah. Wie lange warst du drin? 8 Jahre. Oh, das ist eine lange Zeit. Warum warst du drin? Wegen Raub. Was hast du gemacht, genau? Tankstellenraub, Überfall. Ein was? Ein Tankstellenraub, Überfall? Ja. Sind Menschen zu Schaden gekommen? Nein, nur ein paar Prellungen, also nicht richtig zu Schaden. Bitte? Nicht richtig zu Schaden, nur ein paar Prellungen. Also du hast schon jemanden zusammengeschlagen? Nein, nur auf den Boden geschubst. Ja. Wie viel hast du? Hast du es alleine gemacht? Nein, mit jemandem noch zusammen. Und wie viel habt ihr erbeutet? 1500 Euro. Und dafür 8 Jahre in den Knast? Ja. Wegen dieser einen Sache oder hattest du andere Sachen vorher auch schon am Laufen? Ich hatte schon vorher Bewährung laufen. Ja, verstehe. Mann, ist das Wahnsinn. Was denkst du über dich, was du da gemacht hast? Ja, nicht dumm, wenn man heute zurückblickt. Saudumm, ne? Dass man sein ganzes Leben kaputt gemacht hat. Und so viele Jahre weggeschmissen hat. Ja. Mhm. Und jetzt, wo ich wieder draußen bin, wächst einem alles über den Kopf. 8 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, wenn man da da draußen ist. Wenn man nicht draußen war, meine ich. Ich merke es auch. Ich habe ja auch noch eine Tochter. Hast du die denn schon gesehen heute? Am Wochenende. Aber ich konnte, meine Freundin wollte, dass ich sie sehe. Die Freundin wollte, dass du die Tochter siehst? Ja. Wie alt ist denn die Tochter? 13. Aber du bist heute rausgekommen aus dem Knast? Nee, am Wochenende, also ach so. Am Freitag. Ach so, entschuldige, das habe ich jetzt gerade durcheinander gebracht. Wie hat denn deine 13-jährige Tochter darauf reagiert? Auf dich? Ich konnte nicht lang mit ihr reden, ich musste weggehen, weil ich habe es abgebrochen, weil das alles mir zu viel wird. Hat denn die Tochter dich mal im Knast besucht? Nein. Nein. Wollte ich nicht. Ja, aber sie weiß, dass du im Gefängnis warst. Ja. Hat sie dir denn mal geschrieben ins Gefängnis? Oder du ihr? Ja, zum Geburtstag habe ich ihr mal geschrieben. Und hat sie zurückgeschrieben? Ja. Wie lange hat denn dieses Treffen jetzt dann am Wochenende gedauert, wenn das abgebrochen? 10 Minuten. Oh. Hast du da was gesprochen? Nein, ich konnte nicht. Wer war denn da noch bei? Ja, die Mutter, meine Freundin. Die ist aber auch immer noch deine Freundin. Ja, sie will, aber ich halte sie zurzeit auch auf Abstand, weil alles zu viel wird. Wo wohnst du denn jetzt gerade aktuell? Bei wem? Ich wohne gerade in so einem Studentenheim, wo auch Studenten wohnen, wo studieren. Da hat man dir das besorgt, dass du da wohnen kannst. Ja, die wissen nicht, dass ich vom Knast komme. Und war das denn eigentlich so geplant, dass du zurückgehst zu deiner Freundin in die Wohnung auch? Das war auch erstmal so geplant, aber ich habe wirklich, das im Moment habe ich so gar nichts im Kopf, weder zu einer Beziehung oder sonst was. Du bist ganz durcheinander, ne? Ja. Hast du denn, Stefan, bevor du da auf die schiefe Bahn geraten bist, hast du irgendwas gelernt? Nee. Hast du einen Schulabschluss? Nein, ich habe die Schule ohne Abschluss. Ja. Verlassen. Nun hast du ja einen Bewährungshelfer. Ja. Hast du mit dem schon gesprochen und beraten, was so aus dir wird und was du machen solltest? Ach, denen ist das in der Regel egal. Da muss man sich alle 2 Monate schicken, seinen Termin zu und das war's. Das heißt also, eine Aussicht auf Arbeit hast du keineswegs im Moment? Nein. Du hängst so ab? Ja. Was sagt denn deine Freundin zu dir, was du tun sollst und was sie möchte? Ja, sie möchte die Beziehung weiterführen. Aber ich kann es nicht im Moment. Versuch mir mal zu beschreiben, warum du das nicht kannst. Ja, das ist einfach zu viel gerade. Das geht kaum. Sag mir mal genauer, was zu viel ist. Ja, der ganze Druck von außen und so. Wer setzt dich denn unter Druck? Ja, nicht so, aber überall, wo, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist das ganze Umfeld zurzeit ist wie so eine Last am Bein und dann noch die Absagen immer. Welche Absagen gibt es denn? Von wem? Von der Arbeit, das ist so. Hattest du dich aus dem Knast raus oder schon beworben? Ja. Wie war das denn? Du bist am Wochenende rausgekommen, sagst du? Hat dich jemand abgeholt vor dem Knast? Ja. Meine Freundin. Und da war das schon organisiert mit diesem Studentenwohnheim? Ja. Ja. Gibt es sonst noch Freunde oder Verwandte, die dir nahestehen und die zu dir stehen? Nein, ich habe zu meiner Familie schon seit 12 Jahren keinen Kontakt mehr. Also, das kann ich gut verstehen, dass du in der Luft hängst, dass es dir sehr schlecht geht. Wenn man 8 Jahre im Knast war, ist das eine lange, lange Zeit, wie gesagt. Und bei den Grundbedingungen, die du gerade beschrieben hast, was deine Person betrifft, ist es wirklich in der Tat schwierig. Nun versuche ich gerade mal was Gutes zu sehen. Gut ist, dass du deine Freundin hast und dass die offensichtlich zu dir steht. Das finde ich toll, Stefan. Ja, aber im Moment, ich weiß auch nicht, ich kann sie im Moment auch, ich sage ja auch, sie soll das nicht böse nehmen, aber ich kann sie im Moment nicht an mich ranlassen. Okay, das muss man natürlich ernst nehmen. Das heißt, jetzt wäre ganz wichtig, dass dir jemand unter die Arme greift und dir etwas hilft, so ein bisschen wieder laufen zu lernen, mal im übertragenen Sinne gesagt. Und wenn du dann, wenn du dann etwas stabiler würdest, dass du dann vielleicht auch den Schritt machen könntest zu deiner Freundin. Es ist schon ein großes Glück. Du weißt, dass viele Jungs rauskommen und da ist keine Frau, die auf sie wartet. Das weißt du, ne? Ja. Wie lange insgesamt bist du denn mit deiner Freundin schon zusammen? Seit 98. Sehr lang. Ja. Und sie hat dir wirklich dann auch die Treue gehalten, während du die vielen Jahre im Knast warst? Ja. Hat sie dich denn besucht im Knast? Ja, sie war da. Glaubst du ihr denn ihre Liebe? Ich kann das nicht so einschätzen. Mal abgesehen, dass du jetzt ziemlich so durcheinander bist, aber so dein Herz, liebt dein Herz diese Frau noch? Im Moment sind keine Gefühle vorhanden. Ich verstehe. Ich verstehe, Stefan. Also, ich finde, du musst ganz dringend Hilfe kriegen. Sonst mache ich mir ein bisschen Sorgen um dich. Du bist ja erreichbar jetzt auch in der nächsten halben Stunde, ne? Ja. Dann wirst du von meiner sehr kompetenten Psychologin zurückgerufen. Ja. Und die wird dir hoffentlich in deiner Stadt, wo du lebst, in welcher Stadt ist das? Hamburg. Hamburg, na, sehr gut. Wird etwas für dich rausholen, damit da erstmal erste Hilfe geleistet wird. Jetzt behalt bloß die Nerven, Stefan, auch wenn es dir nicht gut geht. Das sage ich dir jetzt noch zum Schluss. Mach bloß keine dummen Sachen jetzt. Nein. Ganz sicher? Ja. Gut. So, und jetzt legst du auf und dann wirst du von Anna zurückgerufen. Und ich wünsche dir ganz viel Glück und ganz viel Kraft und hoffe, dass wir dir so ein bisschen helfen können nachher noch. Ja. Ja. Gut, Stefan, dann gut. Alles Gute, okay. Und tschüss. Tschüss. Tschüss. Hier ist Nora. Nora. Guten ist, Morgen. Guten Morgen, Nora. Nora möge. 22 bin ich. Ja, aber bitte den Ton abstellen vom Fernsehen. Schau mich nicht an, ich bin noch draußen. Bitte? Soll ich mich lieber, ich bin noch draußen, weil ich noch spazieren bin, soll ich mich lieber irgendwo hinsetzen, damit der Ton besser ist? Nee, ich habe nur so ein Echo gehört. Ich dachte, dein Gerät wäre noch an. Dann, nee. nee, dann kann ich gut verstehen, dann ist alles gut. Nora, okay. Also 22. Ja. So, was ist dein Thema? Ich rufe an wegen einem Jungen. Also ich kenne ihn seit fast 5 Jahren aus dem Internet. Und um es kurz zu sagen, eigentlich hat er mich nur ausgenutzt, um Geld von mir zu bekommen. Hat immer gesagt, er liebt mich. Und ich liebe ihn natürlich auch wirklich. Und jetzt haben wir, vor einem Jahr hat er schon mal den Kontakt abgebrochen. Dann bin ich aber mit meinen Eltern zu ihm gefahren. Er wohnt in Bitterfeld, also 500 Kilometer von mir weg. Aber in diesen Jahren, während ihr Kontakt hattet, war das nur ein Internetkontakt oder auch real? Ja, er schreibt nur noch per E-Mail mit mir. Nee, auch die erste Zeit, nur Internet? Die erste Zeit, ja, waren wir auch nur im Chat, waren wir immer nur bei Knuddels und... Also nie real getroffen? Doch, zweimal. Aber erst nach 3 Jahren. Nach fast 3 Jahren waren wir dann das erste Mal, haben wir uns in Kassel getroffen, weil er da studiert hat. Und ich hatte dann auch ein Hotelzimmer gebucht, weil eigentlich sollte alles ganz schön werden. Der Hotelzimmerabend war dann aber leider das gesamte Gegenteil, würde ich mal sagen. Warum? Ja, weil wir waren 20 Minuten, hatten wir uns gerade mal gesehen und auch kaum geredet. Dann hat er gefragt, ob er Fernsehen gucken darf. Das und dann hat er denn dann die ganze Zeit, ja, er hat allein, ich habe eine Suite gebucht, das sollte wirklich perfekt sein. Mhm. Und dann hat er die ganze Zeit allein in seinem Bett gelegen, ich saß auf meinem Bett und irgendwann bin ich ins Nebenzimmer gegangen, bin da angefangen zu heulen. Mhm. Und dann kam er dann danach, hat sich mir gegenüber gesetzt und ja, hat gar nicht verstanden, warum ich jetzt weine. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, ich dachte, wir kuscheln auch mal oder so. Und naja, dann haben wir das dann getan, aber der Abend war halt komplett kaputt. Wann war denn diese Hotelnummer? Das war am 12.06.2012. Na gut, das ist schon lange her. Ja, genau. Da könnte man ja sagen, okay, die Sache ist gelaufen mit dem Typ. Ja, er hat 2 Wochen später auch den Kontakt abgebrochen mit mir. Und warum beschäftigt dich das heute noch? Ja, weil wir dann nachher wieder Kontakt hatten. Er hat danach dann auch wieder gesagt, er hat sich ja schon alles so sehr mit mir gewünscht und wollte gerne mit mir zusammen sein und so. Und wie er mich vermisst und all sowas. Das heißt, du hast dich wieder darauf eingelassen? Genau, ich habe mich wieder total verknallt. Und das war dann auch wieder nur zunächst ein Internetkontakt? Ja, genau. Das war dann wieder ein Internetkontakt und dann hatten wir geplant, wir wollten uns Januar 2013 nochmal treffen. Mhm. Da war denn dann auch schon alles geplant. Ich hatte schon nach einem Flug für dorthin geguckt und nach einem Hotel für dorthin. Mhm. Und dann hat er sich wieder ein anderes Mädchen im Internet gesucht. Also, wohnt auch in NRW. Spätestens jetzt würde ich sagen, schießt den in den Wind und die Sache ist gelaufen. Aber ja, die ist nicht gelaufen. Warum hast du angerufen? Weil mich das kaputt macht. Und jetzt habe ich angerufen eigentlich hauptsächlich, weil wir jetzt riesen Ärger haben. Und jetzt ist die ganze Sache auch ziemlich zu Ende. Und meine Eltern haben jetzt halt gesagt, dass wir zum Anwalt gehen wollen. Warum habt ihr denn riesen Ärger? Weil er hat mich jetzt schon seit ein paar Wochen wie den allerletzten Scheiß behandelt. Normalerweise haben wir die Vereinbarung. Er zahlt mir, eigentlich sollte er mir 30 Euro im Monat zurückbezahlen. Für was hast du ihm denn überhaupt Geld gegeben? Für Miete und alles Mögliche. Er hat immer gesagt, er kann die Miete nicht zahlen, er hat kein Essen und so. Aber schön dumm, Nora. Ja, er war Student. Ich habe ihm das natürlich auch geglaubt. Völlig egal. Wenn das so eine komische Verbindung ist, zahlt man da kein Geld. Ja, also normalerweise de facto, es geht jetzt ums Geld oder geht es auch noch um irgendwas anderes? Ja, es geht darum, es geht ums Geld und darum, dass meine Eltern sagen, man kann ihn anzeigen, weil er mich seelisch kaputt gemacht hat. Weil man will überhaupt gar nicht mehr leben. Man kann es auch eigentlich gar nicht mehr. Ich gehe kaum noch von zu Hause weg. Ich werde den ganzen Tag dann am Computer warten, bis er mal schreibt, aber er schreibt eh nie. Und unter Leute gehe ich sowieso nicht mehr. Wenn du über Jahre dem Geld gegeben hast, wie viel schuldet er dir denn? Ja, ungefähr 4.800 Euro. 4.800 Euro? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wie kannst du sowas machen? Naja. Ging es in diesen Chats, die ihr gemacht habt, natürlich auch um Sex? Ja, natürlich, hauptsächlich. Hast du immer noch irgendwelche Nacktfotos von ihm geschickt? Ja, natürlich habe ich das. Mit Gesicht? Ja, natürlich. Das heißt, er hat immer welche bekommen. Die hat er jetzt, ja, er hat auch Nacktfotos von dir. Ja, aber ich denke, dass er alle meine Sachen gelöscht hat, weil er hatte die ganzen Jahre auch eine Freundin. Ja, das denkst du jetzt. Das hat er zumindest behauptet. Das denkst du jetzt so. Wenn man Fotos schickt, ist es auch nicht weit, irgendwie, weiß ich, Videos zu schicken oder so. Hast du sowas auch gemacht? Nein, er hat ja auch Videos bekommen, ja, vor dem Treffen. Ich habe ihm am 2.6. habe ich ihm damals ein Video geschickt. Von dir? Und ja, genau, von mir. Das war das erste Video, was er bekommen hat. Ja, aber was war drauf auf dem Video? Es war sehr intim. Was heißt er jetzt? Ja, komm, jetzt alles auf den Tisch. Was war? Ja, war ja Selbstbefriedigung. Achso, du hast ein Masturbationsvideo von dir. Genau. Boah, Nora, ja. Was hast du gemacht? Ja. Mann, du bist 22 Jahre alt. Er fand das eben toll und ja. Ich habe mich natürlich auch gefreut, wenn er sagte, dass ich süß bin und sonst irgendwas. Auf dem Masturbationsvideo bist du auch mit Gesicht zu sehen? Ja. Aber wie gesagt, denke ich, dass er sowieso alles von mir gelöscht hat, damit seine Freundin es nicht findet. Hat er dir sowas auch geschickt? Ein Video nicht, aber ich habe auch Nacktfotos von ihm, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Da hast du dich aber reingeritten. Ja, ziemlich. Und du bist schuld. Dass du das so weit hast kommen lassen. So, jetzt wollen ja, deine... Er hat immer gesagt, dass es ihm leid tut und dass er will mich ja nicht verlieren. Und so jetzt vor ein paar Wochen hat er behauptet, er macht eine Ausbildung. Und dann hat er gesagt, er wäre der Beste in der Klasse. Und deswegen hat sein Chef gesagt, er könnte für 3 Monate nach England und dort in seinem Beruf für 3 Monate arbeiten. Er kriegt alles bezahlt. Und dann hat er mir jetzt am 18. Februar oder so ungefähr, hat er mir eine E-Mail geschrieben, ja, er hat viel nachgedacht, er geht doch nicht mehr nach England, er hat abgesagt, auch wegen mir, weil er dann den Kontakt zu mir vollkommen verlieren würde. Nora, jetzt halt mal die Luft an. Ja. Bist du immer noch nicht schlau? Nein, leider nicht. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Du erzählst mir diesen ganzen Quatsch jetzt nochmal. Vergiss diesen Typ. Der hat dich der hat mit dir die ganzen Jahre gespielt. Du bist dem scheißegal. Der hat Geld von dir genommen. Der liebt dich null. Der hat null Gefühle für dich. Der versucht das nur. Das sagt meine Familie auch immer. Ja, und ich meine, wie gesagt, du bist 22 Jahre alt. Da solltest du allmählich aber mal wach werden. Aber er war immer der Einzige, den ich hatte. Ich hatte sonst eigentlich nie jemanden. Das ist ja traurig, aber das ist keine Entschuldigung, um sich immer weiter damit zu beschäftigen. Du musst jetzt mal einen Schlussstrich setzen. Wenn ihr jetzt per Anwalt da vorgehen wollt, dann macht das. Wenn deine Eltern das in die Hand nehmen, ob das Aussicht hat, kann ich nicht beurteilen. Aber von deiner Seite aus muss jetzt Schluss sein. Du musst jetzt einen Schlussstrich ziehen. Ja, das keine Mail mehr. Keine Reaktion. Gar nichts. Null. Ja, ich habe ihm heute Abend noch um 8 Uhr habe ich ihm die letzte SMS geschrieben. So, das ist die letzte deines Lebens. Ja, ich weiß ja nicht, ob er sich morgen nochmal meldet. Das ist völlig egal, wenn er sich zehnmal meldet. Du reagierst jetzt nicht mehr. Ende der... Meine Schwester hat ihn dann heute Mittag angerufen und hat ihm gesagt, dass das Spiel hat jetzt ein Ende und es gibt jetzt eine Konsequenz. Und damit meint sie halt die Anzeige anwaltlich. Dann hat er direkt eine SMS zurückgeschrieben, dann soll die Person mich bitte mal anrufen. Du? Und dann hat, nein, die Person. Ich hatte ihm ja vorher eine SMS geschrieben, der hat ja nicht geantwortet. Dann hat meine Schwester ihm geschrieben und hat so geschrieben, ich bin nicht Nora und hat das dann bla bla. Und daraufhin hat er dann geantwortet, wäre wirklich von Vorteil, denn er ist gerade genauso fertig. So, und dann haben meine Schwester und er halt telefoniert. Sie hat ihm dann aber nur gesagt, dass er ein Loverboy ist und so weiter und mich eben wirklich nur ausgenutzt hat. Und daraufhin habe ich ihm dann noch geschrieben, schön, dass du anderen, nachdem wir aufgelegt hatten, schön, dass du anderen Menschen antworten kannst, nur mir nicht. Nein, das ist Quatsch. Komm, vergiss es. Komm, hör auf. Und dann habe ich und dann hat er und dann habe ich und dann er. Ja. Quatsch. Ja. Quatsch, Schluss aus. Nichts mehr. Der hat jetzt die Ansage bekommen von deiner Schwester. Ab jetzt reagierst du nicht mehr. Du sagst überhaupt gar nichts mehr. Und wenn der dir 10 Sachen schreibt, so die Sache ist, der Anwalt hat's jetzt in der Hand, der soll gucken, ob man da raus... Ja, ich weiß ja aber gar nicht, was ich... muss ich zum Anwalt, zum Zivilrecht oder was haben meine Schwestern gesagt? Das weiß ich nicht. Deine Eltern haben das irgendwie Die haben bisher nur Anwalt gesagt. Ach so. Mach nicht so etwas. Das weiß ich nicht. Da kann ich dir keinen juristischen Rat geben, wie man das macht. Ja, das habe ich gerade schon gehört von der Regie. Ja, da müsstest du dich mal kundtun, dass du einfach mal bei einem Anwalt dich meldest und fragst, was man da machen kann, wenn man da überhaupt was machen kann. Aber das ist die eine Schiene. Die andere Schiene bist du. Du machst mir Sorgen, weil du völlig von Sinnen bist, was diese Sache anbelangt. Das geht jetzt 5 Jahre. Ja. Der hat dich verarscht bis zum geht nicht mehr. Und du bist immer noch nicht klar entschieden zu sagen, mit diesen Menschen will ich nie wieder im Leben was zu tun haben. Nein, leider nicht. Ja, aber dann streng dich an. Ja, nur wie? Indem du es einfach entscheidest und dir verbietest, mit ihm Kontakt zu haben. Disziplin. Frage der Disziplin. Ja, wir hatten ja schon mehrfach keinen Kontakt. Und wenn nach 3 Tagen gar nichts mehr von ihm kommt, ich sitze da nur und heul rum. Ja, schön dumm. Ja. Ich meine, du hast gerade gesagt, du bist ein ansehnliches, hübsches Mädchen. Naja, ich finde mich nicht mehr hübsch. Ja. Kein bisschen. Ja. Aber ich vermute auch, dass du gar nicht rausgehst und dich mit anderen... Nein, überhaupt nicht. Kann ich nicht. Wenn ich mit meinen Eltern mal in der Stadt bin oder so... Ich hasse es. Ich gehe auch tagsüber nicht raus. Ich gehe nur nachts mit dem Hund spazieren und das war's eigentlich. Was machst du denn? Das heißt, du hast im Moment auch kein... nichts. Nichts? Nein, ich habe August 2012 habe ich eine Ausbildung angefangen, kam dann da aber einen Tag lang heulend an und der ganze Arm war noch voller Blut. Dann hat die Ausbilderin hat mir dann Verband drum gemacht. Warum waren die Arme voller Blut? Weil ich mich da noch ein paar Minuten vorher geritzt habe. Und das hat ein bisschen stärker geblutet, als ich wollte. Okay, dann ist es aber auch klar, dass du auch ein Seelen... Ja, ich habe Wut nicht rausgeworfen, ich habe aber gekündigt. Dann ist aber auch für mich klar, dass du ein seelisches Problem oder vielleicht sogar eine Erkrankung hast. Das bedeutet, dass du auch dringend zu einem Psychologen oder Psychiater musst. Ja, ich weiß. Ich war einmal bei der Diakoniepsychologin. Die meint, ja, ich bin schwer depressiv. Ich sollte eigentlich direkt stationär in der Therapie. Ja. Was ich aber eigentlich nicht möchte. Ich rate dir aber dringend, etwas zu machen. Du merkst ja selbst, wie du am Boden bist schon. Ja, natürlich. Du kriegst dein ganzes Leben ja gar nicht mehr geregelt. Und ich vermute, dass die Erkrankung, die seelische Erkrankung, die du hast, dass man die durchaus bei guter Behandlung in den Griff bekommt und dass du auch wieder gesund und normal wirst. Und dafür solltest du alles tun. Du wirst jetzt, du wirst jetzt von meiner Psychologin auch nochmal beraten. Das biete ich dir an. Ja. Was du machen könntest, das rate ich dir dringend anzunehmen. Du weißt vielleicht, wie das geht. Dann musst du jetzt gleich auflegen. Und die Anna, so heißt die Psychologin, die wird dich dann in den nächsten, ich weiß nicht, in den nächsten 10, 15 Minuten zurückrufen. Ja, ist okay. So machen wir es, ne? Okay, danke schön. Alles gut, sehr gerne, Nora. Und hoffentlich können wir dir gleich ein bisschen helfen. Alles Liebe. Und danke schön fürs Zuhören. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1:30 und jetzt möchte ich euch um 1:30 eine sehr, sehr schöne Geschichte erzählen. Nämlich von einem jungen Mann, der 16, 17 Jahre alt ist und Malcolm heißt. Malcolm verfolgt unsere Sendung schon nun seit einigen Jahren. Und er hat hier in dieser Sendung immer wieder gehört, dass ich ehrenamtlich für die Palliativstation hier der Kölner Universitätsklinik tätig bin, dem Mildred Scheel-Haus. Und fand diese Geschichte ganz interessant und war beeindruckt von dem, was man da macht. So, das ist die Vorgeschichte. Dann hat Malcolm an einem Preisschreiben teilgenommen und hat einen Roller gewonnen. Dieser Roller hat einen Wert von ungefähr 3.500 €. Und nun ist Folgendes passiert und ich freue mich total darüber. Heute ist es nämlich passiert. Heute war Malcolm in der Universitätsklinik Köln. Ich war auch da, der Professor der Palliativmedizin, Professor Volz war da und noch Vertreter überhaupt von der Klinik. Und dieser junge Mann mit seinen 16, 17 Jahren hat diesen Gewinn, und wenn man 16, 17 ist, sind 3.500 € wahnsinnig viel Geld. Er hat dieses Geld der Palliativstation Mildred Scheel-Haus Uniklinik Köln gespendet und geschenkt. Ist das nicht eine tolle Sache? Wir waren völlig baff, wir saßen da alle und er sagte auch, seine Kumpels hätten gedacht, bist du wahnsinnig, gebrauchst du für dich oder behalt den Roller. Nee, er hat sich damit beschäftigt und auch mit der Idee der Palliativmedizin und hat uns ist gut, also der Palliativmedizin der Uniklinik Köln das geschenkt. Vielen Dank, Malcolm, falls du heute Nacht auch zuhören solltest. Tolle Sache und wir sind sehr beeindruckt und sehr stolz auf dich. Das wollte ich euch doch mal erzählen, weil das wirklich eine sehr schöne Geschichte ist. So, weiter geht's mit Monique. Und Monique ist 24. Guten Morgen, Monique. Hey. Hallo. Monique, um was geht's bei dir? Ja, also ich bin schwanger in der 20. Woche und also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mit dem Vater des Kindes umgehen soll. Wie du mit ihm umgehen sollst? Ja, genau. Es ist nicht dein fester Freund? Also nicht mehr. Aber ihr wart mal zusammen? Ja, genau. Mhm. Also wir waren von Oktober 2013 bis Anfang Februar diesen Jahres zusammen. Das ist nicht lang. Ja. Naja, und in der Zeit bin ich halt schwanger geworden und ich habe mich aber dann Anfang Februar von ihm getrennt, weil das ging einfach nicht mehr mit ihm. Das war echt schlimm. Also er war krankhaft eifersüchtig und richtig kontrollsüchtig. Mhm. Er hat mich, wenn wir nicht zusammen waren, mehrere Male am Tag angerufen, um zu gucken, ob ich zu Hause bin oder ob vielleicht jemand bei mir ist. Also das war richtig schlimm. Sehr nervig. Das ist sehr nervig und sowas macht dann auch die Liebe kaputt. Ja, ich habe mich nicht mal getraut, irgendwie einkaufen zu gehen oder so. Ja, kann ich verstehen. Ja, genau. So, dann hast du dich getrennt. Ja. Als du dich von ihm getrennt hast, wusstest du da schon, dass du schwanger bist? Ja, Also ich habe um die Weihnachtszeit ungefähr einen Test gemacht, der war positiv und der Frauenarzt hat es dann auch bestätigt. Und wusste er da zu dem Zeitpunkt, dass du schwanger bist? Ja. Wie hat er auf die Schwangerschaft reagiert? Also er hat sich gefreut. Ah. Ich mich auch. Wir haben nicht verhütet oder so. Was natürlich ein bisschen blöd ist, ne? Wenn man so frisch zusammen ist, sollte man natürlich verhüten. Ja, also mir sagte mal irgendwie eine Frauenärztin, dass es bei mir sehr wahrscheinlich ist, dass ich keine Kinder bekommen kann. Man sollte zum Beispiel auch verhüten, Kondome benutzen aus Schutzgründen vor Krankheiten. Ja, nee, also das war bei ihm eigentlich nicht das Problem, weil er geht seit Jahren Plasma spenden und na genau wie ich auch. Mhm. Na gut. Man weiß es nie, aber egal. So, dann ging die Trennung von dir aus und wie hat er denn dann darauf reagiert? Du willst dich trennen, du bist schwanger, wie hat er da dann sich geäußert? Naja, also am Anfang wollte er um mich kämpfen und das war genauso nervig wie zum Ende der Beziehung. Mhm. Und er hat dann bei WhatsApp gesehen, dass ich nachts irgendwie noch mit einem Kumpel von mir geschrieben habe und dann fing seine Eifersucht wieder an. Da hat er mich als Schlampe bezeichnet und also das war noch heftiger, was er alles gesagt hat. Mhm. Und am nächsten Tag fingen dann die Drohungen an, dass er mich umbringen würde, wenn das Kind auf der Welt ist oder dass er mir Drogen untermischen will, damit ich das Sorgerecht verliere. Oder zum Beispiel, dass er mir auch die Hells Angels auf den Hals setzen will. Also zu denen hat er auch Kontakt. Wie kamen diese Drohungen zu dir? Weil er einfach krankhaft eifersüchtig ist. Das war eigentlich das Gute daran. Er war blöd genug, mir das zu schreiben. Allerdings, schön aufbewahren, ne? Ja, Ich habe das auch alles am Computer dokumentiert, alles auf den Computer gezogen vom Handy aus. Wirklich das Datum, die Uhrzeit, alles dokumentiert und an die Polizei weitergegeben. Ach, hast du schon gemacht, sehr gut. Sehr gut. Ja. Wie haben die reagiert? Die haben gleich eine Anzeige aufgenommen wegen Beleidigung und Bedrohung. Mhm. Und ja. Hat er sich daraufhin dann bei dir nochmal gemeldet danach? Deswegen nicht, weil ich habe ihn blockiert. Das heißt, du hast jetzt seit dieser Anzeige nichts mehr von ihm gesehen und gehört? Doch, also wir hatten nochmal wieder Kontakt und auf jeden Fall wollte er mich dann wieder zurück. Ich glaube, das war vor einer Woche ungefähr. Da wollte er sich zurückhaben, vor einer Woche. Ja. Also es ist ein absurdes Hin und Her, wo ganz klar ist, du willst auf keinen Fall zurück. Das habe ich ihm auch gesagt. Also, definitiv nicht. Und die Frage ist jetzt, wie sollst du ihn behandeln? Er ist der Vater deines Kindes. Wie sollst du ihm gegenüberstehen? Wie soll er eingebunden werden in die Erziehung des Kindes und so weiter? Ne? Das sind die Fragen. Ja, genau. Und das Problem bei ihm ist nur, dass er wieder kriminell geworden ist. Also ich denke mal, er handelt wieder mit Drogen. Wieder? Er nimmt selbst Drogen. Das heißt, er war schon mal kriminell. Genau. Ja. Und nach der Trennung hat er auch eine Anzeige nach der nächsten bekommen, erstmal wegen Drogen, dann hat er einen Polizisten zusammengeschlagen und Oh, da bist du aber in den richtigen geraten. Ja. Mann. Wie alt ist der Knabe? Der ist 22, wird jetzt nächsten Monat 23. Was ist denn dein Wunsch? Wie möchtest du am liebsten demnächst leben, wenn das Kind da ist? Also, ich habe mir eigentlich gedacht, wenn das Kind 2 Jahre alt ist, dann will ich in einer anderen Stadt eine neue Ausbildung anfangen. Soll es denn so geregelt werden, dass er die Vaterschaft anerkennt und dass er eingetragen wird als Vater? Das wollte ich eigentlich so machen, aber ich weiß nicht, ob er die Vaterschaft wirklich anerkennt. Ja, also, willst du, dass er sie anerkennt? Eigentlich schon, ja. Ja. Er ist gar nicht mit einem vernünftigen Gespräch zu erreichen, dass man sagt, pass mal auf, lass uns einigen, wir sind getrennt, aber lass uns eine Regel finden, dass wir beide uns um das Kind kümmern. So ist er nicht erreichbar. Das will er nur, wenn ich zu ihm zurückkomme. Das will ich einfach nicht. Ja, dann ist die Frage, das kann ich gar nicht machen. Da müsstest du dich wirklich sehr gut beraten lassen, wie du das alles jetzt auch juristisch einfädelst, damit er dir hinterher auch keine Schwierigkeiten machen kann. Also das Problem ist bloß, ich möchte eigentlich, dass er so wenig Kontakt wie möglich zu dem Kind hat, weil schon alleine wegen den Drogen. Mhm. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, das Kind ist irgendwie in ein paar Jahren bei ihm am Wochenende, schläft bei ihm und findet da Drogen und denkt, das sind Bonbons. Ich meine, was ist das denn, bitteschön? Ich meine, kann er soweit nicht denken? Die Frage, wenn er nicht als Vater eingetragen wird und anerkannt ist, dann bist du ja freier. Aber da kann ich dich nicht beraten. Da solltest du dich auf jeden Fall mit einer kompetenten Beratungsstelle zusammensetzen, den Fall vorlegen, was für dich am besten ist, wo du hinterher auch am freisten agieren kannst. Nicht, wenn er jetzt irgendwie dann aufgrund seiner gesetzlichen Rechte, die er dann eventuell hat, dir das Leben weiterhin sehr schwer macht. Das kannst du ja vielleicht jetzt von vornherein schon ausschließen. Ja. Wie ist dein Kontakt zu deinen Eltern? Also zu meinem Vater habe ich gar keinen Kontakt mehr. Ja. Und zu meiner Mutter, der Kontakt ist eigentlich ganz gut. Und was meint deine Mutter? Was rät die Mutter? Keine Ahnung. Also sie sagt dazu nicht großartig was. Sie hat gerade selbst ihre eigenen Probleme mit der Scheidung von meinem Vater und Jahre zu spät, wie ich finde. Ah, also keine kompetente Beratung von Seiten der Familie. Das nicht. Gut, also insofern gut, dass du hier angerufen hast. Wir werden dir jetzt versuchen, weiterzuhelfen, Monique. Wir melden uns nochmal bei dir wegen der entsprechenden Infostellen. Und dann mach es sehr klug und sehr überlegt. Wie gesagt, die Prämisse muss sein, dass er dir nicht zu sehr in alles reinregieren kann später und dir das Leben schwer macht. Er hat sich ja eigentlich jetzt schon komplett disqualifiziert durch das, was er da mit dir anstellt. Ja. Was empfindest du denn für den jetzt noch? Hass und Ekel eigentlich. Okay. Monique, wir melden uns gleich bei dir. Du legst bitte auf und wir rufen zurück. Okay, ja? Super, danke schön. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.41 Uhr. Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. Das Thema am Mittwoch heißt die Liebe und der Tod. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel bis in den Tod hinein einen Menschen sehr geliebt haben, ihn begleitet haben, ihn vielleicht gepflegt haben und zu ihm gestanden haben bis zum letzten Atemzug, dann frage ich euch, kennt ihr jemanden, der wegen einer zerbrochenen Liebe den Tod gesucht hat? Kennt ihr jemanden, der aus Liebe getötet hat? Oder vielleicht habt genau ihr, die ihr das jetzt gerade hört, oder du, der du das gerade hörst, aus Liebe getötet und vielleicht hast du deine Strafe abgesessen und möchtest hier ein wenig erzählen. Ja, und wer von euch ist in einer langen Beziehung und ihr sagt, die Liebe zwischen mir und meinem Partner ist tot. Wir sind zwar noch zusammen, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist die Liebe tot. Also die Liebe und der Tod heißt das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch per Mail anmelden, domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung anrufen oder dann auch während der Sendung. So, und weiter geht's mit Conny. Conny ist 52. Ja, hallo Domian. Hallo Conny, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich habe 2000 schon mal bei dir angerufen. Damals hast du mir auch sehr gut geholfen. Das ist lange her. Ja, das ist lange her. Das war im Juni 2000. Mann, wie die Zeit vergeht. Ja, und jetzt rufe ich an, weil ich krank bin. Ich habe Schizophrenie. Mhm. Und ich war in der Klinik von Januar bis Februar. Mhm. Habe ein neues Medikament bekommen. Und seitdem ich dieses Medikament bekommen habe, ist mein Kurzzeitgedächtnis weg. Ich lese also jetzt fast alles ab. Ach. Ich habe mir Notizen gemacht. Das heißt, du weißt nicht, was vor 10 Minuten war? 10 Minuten geht noch. Wie? Also das ist gerade so die Grenze. Also 5 bis 10 Minuten. Ich schreibe mir alles auf. Es steht hier vor mir. Als ihr mich angerufen habt, am Freitag wurde ich schon angerufen. Und da bin ich auch schon in der Warteschleife gewesen und da habe ich mir gleichzeitig Notizen gemacht. Und jetzt am ganzen Wochenende. Das Kurzzeitgedächtnis ist weg. Wann setzt es denn wieder ein? Weißt du zum Beispiel, was voriges Wochenende war? Nee. Auch nicht? Nein. Wo setzen denn die Erinnerungen wieder an, zeitlich gesehen? Wie lange musst du zurückgehen, damit es wieder klar ist? Vor einem Jahr oder noch länger? Nein. Ich muss 10 Minuten, also ich muss mir alles aufschreiben. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Es ist weg. Aber du kannst dich erinnern an deine Kindheit. Ja, ganz gut. Das schon. Das wird immer besser jetzt. Aha. Und du kannst dich erinnern, du bist jetzt 52, an deine Schulzeit, das geht auch. Ja. Und an unser Telefonat im Jahr 2000 kannst du dich auch erinnern. Sehr gut, ja. Aha. Aber je näher du an die Gegenwart rankommst, desto weniger wird es. Genau so ist es. Ich stelle mir das extrem schwer im Alltag vor. Ja, ist es auch. Vor allen Dingen, es ist ja auch nicht nur die Psyche, es ist auch die Kraft, die Energie, die mir fehlt. Das ist ja psychosomatisch. Und zwar, ich war heute in der Stadt und ich kam mir vor wie eine 90-jährige Oma. Entschuldigung, aber Ich habe meine Oma geliebt. Ja, ja, nichts gegen die 90-jährigen Omas, denn das meinen wir nicht böse. Das sind alles ganz liebe, nette Leute. Ja, ja, natürlich. Aber ich musste stehen bleiben. Und immer wieder, wenn meine Kraft zu Ende war, musste ich stehen bleiben. Ich hätte länger laufen können normalerweise, aber ich habe mich dann in den Bus gesetzt. Also dir fehlt auch die körperliche Kraft, das kommt auch noch hinzu. Ja. Und wahrscheinlich hast du vergessen, als du in die Stadt gefahren bist, warum du in die Stadt gefahren bist. Ich habe mir alles aufgeschrieben, Domian. Nur so geht es. Ja. Ich überlege gerade so, oder vielleicht erzählst du es, was sind die größten Schwierigkeiten, wenn man das alles vergisst? Erzähl mal, wie du deinen Alltag so hinbekommst. Ja, wie gesagt, ich schreibe mir alles auf. Du wirst es nicht glauben, ich vergesse zu essen, aber... Ich muss dazu sagen, das ist kein großes Problem für mich, weil ich bin sehr übergewichtig und das gefällt mir. Ja, genau. Da hat es mal eine gute Seite. Ja, genau, ist eine gute Seite. Ich habe schon eine Kleidergröße abgenommen. Aber erzähl vielleicht noch ein Beispiel, wo es große Probleme bereitet, wo es dir schwerfällt. Ja, beim Sprechen, also wenn ich was tun will, alles muss ich aufschreiben. Mhm. Ich habe hier ein DIN A4 Blatt vor mir liegen und da steht alles drauf, was ich jetzt am Wochenende gemacht habe. Mhm. Wir beide unterhalten uns jetzt ungefähr gerade mal 4 Minuten. Das kommt mir sehr lange vor. Kommt dir lange vor. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie unser Gespräch angefangen hat? Ja, schwer. Hallo Domian? Ja. Ich habe schon mal 2000 angerufen. Sehr gut, genau, so war's. sehr gut, das ist ja schon mal, das haben wir noch hingekriegt. Ja, ich gehe einmal in der Woche zu meinem Arzt und schreibe mir dann auch wieder alles auf und er legt das auch in die Akte mit rein. Und ich bin jetzt seit 14, also ich war von, das lese ich wieder ab, ich war von Januar bis Februar in der Klinik und danach fing das an und dann bin ich... habe ich notfallmäßig nachts in der Klinik angerufen, das kann man, da konnte ich auch mit dem Arzt sprechen, den ich sogar selber kannte von der Station. Mhm. Ich war auf der geschlossenen Station, weil ich nicht andere gefährdet habe, sondern für mich selbst sehr gefährdet war. Sag mal, Conny, du hast am Anfang gerade gesagt, dass dieses neue Medikament, das hat das ausgelöst, dass du... Das sagen die Ärzte. Wenn du dieses Medikament absetzen würdest... Das ist abgesetzt worden. Ach, das ist schon abgesetzt? Ja, das ist vor 14 Tagen abgesetzt worden. Und es ist immer noch nicht raus. Hat man dir dann eine Hoffnung gemacht, dass sich das wieder reguliert mit dem Gedächtnis? Ja, hat er gesagt. Aber er sagt, er kann nicht sagen, wie lange. Ist das eine übliche Nebenwirkung von diesem Medikament? Weißt du das? Nein, das weiß ich nicht, damit das lese ich nicht, weil mein Problem bei meiner Krankheit ist, dass ich Angst vorm Tod habe. Und wenn man dann den Beipackzettel liest, was da alles passieren kann, dann wird einem ganz mulmig. Ja. Ich verstehe. Lebst du alleine? Ja, ich lebe alleine. Ich habe aber 2 kleine Mitbewohner. Tiere wahrscheinlich? Ja, 2 Katzen. Ja. Gut, Katzen sind ja relativ selbstständig. Aber die merken das auch. Die leben meinen Rhythmus mit jetzt. Wie geht denn das zum Beispiel mit den Katzen? Katzen müssen ja gefüttert werden. Und dann fütterst du sie, aber du hast es dann wieder vergessen, dass du sie gefüttert hast. Es ist genau wie bei mir. Also ich sehe ja, wenn das leer ist, wenn das Futter alle ist, sehe ich ja. Und dann tue ich wieder was da rein. Also ich versorge alle die Aber es kann sein, dass du das mir viel zu oft dann machst, weil du dich nicht erinnerst, wie oft du es schon gemacht hast. Nein, ich tue ja immer das Futter da stehen. Ich lasse das Futter ja immer da stehen und die gehen selber da dran. Ach so. Naja, okay, gut. Jetzt gehen wir mal. Heute ist Montag, also die Nacht von Montag auf Dienstag. Weißt du, was du Sonntag gemacht hast? Sonntag. Ja, Sonntag war ich zu Hause. Mhm. Und ja, genau. Sonntag war ich den ganzen Tag zu Hause. Ich habe immer auf Besuch. Dann habe ich noch Besuch bekommen. Ah ja, immerhin. Das ist dann. Ja, es wird besser langsam, aber das dauert mir so lange, ich bin so ungeduldig. Was macht dir am meisten Angst an dieser Erscheinung? Ja, dass es nicht mehr weggeht. Das kann ich gut verstehen, da hätte ich auch Angst vor. Das verunsichert das ganze Leben ja auch. Ja, ich muss alles planen. Meine Schwester ist mein bester, also meine Schwester und meine Kinder sind meine besten Kontakte und meine Freunde natürlich. Mhm. Aber Freunde sind meistens die meine Krankheit verstehen. Ich frag dich mal noch was Praktisches. Wenn man aufsteht, morgens putzt man sich die Zähne, das wirst du auch machen. Ja. Aber dann vergisst du es wieder, dass du sie geputzt hast. Ich vergesse mich zu waschen. Ich denke, manch jetzt wird's aber Zeit, dass du dich waschen musst. Und dann gehst du hin und wäschst dich? Ja. Und dann vergisst es wieder? Dann kann es auch passieren, dass du dich ganz oft wäschst, oder wie? Nee, das nicht. Das nicht? Nein. Also die Grenzen kenne ich. Aber es könnte eben passieren, dass du dich dann gar nicht wäschst, weil du nicht weißt, ob du dich schon gewaschen hast. Ja, ich muss, das schreibe ich mir nicht auf, das merke ich so. Mhm. Aber wir merken schon, wenn wir uns da so ein bisschen hineindenken, was das für eine verwirrte Welt ist, in der du lebst. Ja, das ist, ich will, dass das endlich aufhört. Das glaube ich. Hast du denn Vertrauen in deine Psychiater, die dich da betreuen? Ja, der ist sehr gut. Und zwar ist das ein Arzt, der schon in Rente ist. Der kommt nur noch zweimal in der Woche in diese, das nennt sich bei uns Institutsambulanz. Mhm, also ein erfahrener Mann. Ja, ein sehr erfahrener Mann, der mich sehr beruhigt und mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und wir haben ein ganz offenes Verhältnis miteinander. Und macht der dir denn Mut, dass das bald wieder weggeht? Ja, er sagt, wir müssen Geduld haben und Sie müssen Geduld haben. Mhm. Aber weißt du, irgendwann ist die Geduld auch zu Ende. Ja, natürlich, das kann ich verstehen. Aber weißt du was? Ich möchte dir mal erzählen, dass ich in Köln gelebt habe. Mhm. Ich habe von 2000 bis 2009 in Köln gelebt. Mhm, mh. Und 2000 habe ich dich angerufen. Mhm. Und da habe ich meinen Sohn war damals 15, also bevor ich nach Köln gezogen bin, da habe ich noch hier gewohnt. Ja. Mein Sohn war damals 15 und ist ins Gefängnis gekommen und ich habe den ersten Tag im Gefängnis besucht. Mhm. Und ich habe mich so schuldig gefühlt und da habe ich mit dir gesprochen und das hat mir sehr gut geholfen. Das freut mich sehr. Conny, ich habe noch eine Frage zu deiner Haupterkrankung. Du sagst, dass du unter einer Schizophrenie leidest. Ja, liegt in der Familie. Ja, das ist ja eine Erkrankung, da kursieren tausend wilde Vorstellungen von. Kannst du uns mit ein paar Sätzen mal erklären, wie diese Erkrankung sich bemerkbar macht und was das bei dir bedeutet? Also das ist bei mir die Angst vor allem, was einem wehtun kann. Mhm. Und ich habe zum Beispiel einmal, als ich in der Klinik, ich war schon öfters in der Klinik, und einmal, bevor ich in die Klinik musste, habe ich mich auf die Couch gelegt. Es kommt noch dazu, dass ich eine Schlafapnoe habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das kenne ich. Das sind Atemaussetzer im Schlaf. Genau, ja. Und das kommt dazu, und wenn ich mich hinlege, habe ich immer Angst, dass ich nicht mehr aufwache. Die Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod, mhm, ganz genau. Mhm. Und ich habe mich auch noch nicht getraut, ich habe deine Bücher alle, aber ich habe mich noch nicht getraut, dein Buch zu legen, das Schwarze, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Ja, das über den Tod. Mhm. Ja, das traue ich mich noch nicht zu lesen. Ich habe im Moment, habe ich mir das Buch bestellt, habe ich das hier mit den Heiligen. Ja. Im Heiligen, ich weiß jetzt nicht, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, aber ist auch wurscht. Mensch, Conny, also ich hoffe ja sehr, wir werden dir nicht weiterhelfen können, das weißt du, ne? Du bist ja in sehr guten Händen, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, bin ich. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal mit einer Psychologin. Na klar, sehr gerne, biete ich dir an mit der Anna. Von meiner Seite aus drücke ich dir wirklich die Daumen, dass sich das besser, immer mehr bessert jetzt und dass du bald wieder richtig die Erinnerungen hast. Ja, meinst du, also ich hoffe sehr, dass das bald wiederkommt. Er hat ja, am Anfang hat er gesagt, 2 bis 3 Wochen, bis das Medikament raus aus dem Körper ist. Ja, vielleicht dauert es bei dem einen, jeder Mensch reagiert ja anders. Vielleicht noch ein bisschen Geduld und immerhin wusstest du jetzt schon, was am Sonntag war. Das ist ja schon ganz gut. Ja. Das finde ich. Und du wusstest, wie unser Gespräch angefangen hat. Auch gut. Ja. Liebe Conny, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns nochmal gesprochen haben nach so vielen Jahren. Ja. Jetzt legst du auf und du wirst ja von der Anna zurückgerufen. Wer weiß, vielleicht rufe ich dich noch an, wenn ich 80 bin. Ja, genau. Genau. So können wir ja mal verbleiben. Aber du kannst gerne auch vorher nochmal anrufen und uns erzählen, wie es dir nun geht und wie sich die Sache entwickelt. Alles Liebe von ganzem Herzen. Und jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, danke. Tschüss, Conny, ciao. Tschüss. Tschüss. So, und wir machen weiter mit Benjamin. Benjamin ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Benjamin. Weswegen hast du angerufen? Also wegen meiner Mutter, die ist schwer krank. Ja. Und ich kann nachts halt nicht mehr schlafen so richtig, ne? Was hat denn deine Mutter für eine Krankheit? Also einmal Krebs im Endstufe halt, ne? Mhm. Also Brustkrebs und hinne am Knick und halt der Rückenmark ist durchgebrochen. Oh Gott, oh Gott. Hm. Liegt deine Mutter zu Hause im Pflegebett? Also sie war jetzt in Reha und kann so neben halt mit dem Rollator laufen. Mhm. Und ihren Freund pflegt sie ja auch. Und wohnst du mit deiner Mutter in einem Haus oder einer Wohnung? Nee, ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Ah ja. Mhm. Und deine Mutter ist aber nicht im Krankenhaus im Moment, sondern bei sich zu Hause mit ihrem Freund? Ja. Mhm. Wie alt ist deine Mutter? 53. Mhm. Bist du das einzige Kind? Ich bin das einzigste Kind, ja. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Also sehr gut. Und dann ist das natürlich besonders schlimm und traurig zu sehen, wie sehr die Mutter leidet. Ja. Und man kann halt auch nichts machen, ne? Also man kann ihr halt auch nicht helfen. Du sagst, dass du nachts nicht schlafen kannst. Ja, ich habe halt Angst, dass ich abends von ihrem Freund einen Anruf krieg. Deine Mutter ist jetzt im Krankenhaus und so. Mhm. Ne? Und das wirkt sich halt auch auf meine Arbeit aus, ne? Was machst du? Also hat sich ausgewirkt. Was machst du beruflich? Also ich habe eine Ausbildung damals gemacht, also das ist jetzt ein Jahr her. Mhm. Als was? Gerade Landschaftsbauer. Mhm. Und das ging auch mit meinem Vater. Also der hat damals die Papiere nicht abgegeben. Mit meinem Vater habe ich ja keinen Kontakt mehr. Mhm. Und dann habe ich halt die Ausbildung verloren. Und dann kam das halt noch mit meiner Freundin. Die hat einen Tumor an der Leiste. Ach, deine Freundin auch? Und die Mutter ist krank? Ja. Wie oft besuchst du deine Mutter? Also jedes Wochenende und halt wenn meine Freundin frei hat, weil ich weiß halt nicht, ich kann halt nicht alleine hin, weil es tut mir halt weh, ne? Wie weit wohnt denn deine Mutter entfernt von dir? Also so 20 Minuten zu laufen. Ach so, zu laufen nur, das ist ja ganz nah. Kannst du das denn nicht schaffen, dass du da öfter hingehst als nur am Wochenende? Also ich versuch's, also ich will halt jetzt wieder anfangen zu arbeiten, also ich habe jetzt auch wieder eine Arbeit gefunden, ja, wo ich jetzt Ende April anfangen kann und hoffe auch, dass es weitergeht. Und aber du bist jetzt eigentlich um die letzte Zeit immer so zu Hause? Ja, also ich habe viele Bewerbungen geschrieben. Ich verstehe, ich frag's nur deshalb, um rauszukriegen, wie viel Zeit du hast. Ja. Benjamin, dann geh öfter deine Mutter besuchen. Ja. Deine Mutter ist schwer krank. Ihr habt ein gutes Verhältnis miteinander. Auch wenn es dir im Herzen, wenn es dir das Herz zerreißt, wenn du sie so krank siehst, geh zu ihr. Sie wird sich sehr freuen darüber. Und irgendwann, wenn sie vielleicht dann mal gestorben ist, wirst du sagen, ich habe das Richtige getan. Ja. Auch wenn es dir weh tut, geh zu ihr. Ich glaube, dass wenn man sonst schon nichts für sie machen kann, dann kann man ihr zumindest diese Freude schenken. Und du kannst ihr diese Freude schenken. Ja. Kommst du denn mit ihrem Freund auch klar? Also früher, wo ich dort gewohnt habe, nicht. Und aber jetzt, wo ich jetzt gesagt habe, weil er halt viel mit mir rumdisputiert hat, ich wäre dran schuld. Und das hat auch mein Vater gesagt damals. Du bist schuld, dass die Mutter so krank ist? Ja, also die haben mir halt Vorwürfe gemacht, ne? Und dann habe ich halt gesagt, so jetzt komme ich nicht mehr. Mhm. Weil ich lasse mal das nicht nachsage und er ist auch gegen meine Freundin dann gegangen damals. Also. Und dann war halt 3 Monate kein Kontakt mehr und jetzt hat sich das wieder gelegt. Ne? Ja, pass auf, jetzt lass mal den ganzen Streit zur Seite. Die Situation ist so ernst, da darf nicht mehr gestritten werden. Geh so oft du kannst zu deiner Mutter. Und wenn der Freund irgendwelche blöden Sachen sagt, hier rein, da raus bei dir, lass dich. Das hat ja der Chefarzt gesagt. Dass halt die Mutter halt viel Besuch braucht. So, siehst du, wenn der das sogar sagt. Benjamin, ich muss leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Aber ein dringender Rat, geh oft deine Mama besuchen. Das ist ganz wichtig. Ja. Von Herzen alles Gute dir und deiner Mutter. Ja? Ja, danke. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht, Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Bis dahin, tschüss.